Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 56. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Mit der vorangegangenen Sendung haben wir die Mitte des Buches überschritten. Ich darf Sie heute also in der zweiten Hälfte dieser Sendereihe begrüßen. Aufgrund anderweitiger Verpflichtungen und daraus resultierenden Zeitmangel war es mir leider nicht möglich, für die heutige Folge einen Gast einzuladen, weshalb ich sie abermals im Alleingang bestreiten werde. Das gilt auch für den obligaten Kommentar, den ich in aller Kürze gleich hier abgeben will. Was Mozart betrifft, pflegt Friedell damaliger Auffassung entsprechend ein etwas romantisierendes Bild. Mozarts Verhältnisse in Wien lassen sich nicht gerade als dürftig bezeichnen. Vielmehr verfügte er über durchaus beachtliche Einkünfte, die allerdings dennoch nicht ausreichten, seinen überaus großzügigen Lebensstil zu bestreiten. Und wenn auch Friedell sich keine Entwicklung über Figaro, Giovanni und Zauberflöte hinaus vorstellen kann, bedeutet das noch lange nicht, dass sie grundsätzlich auszuschließen gewesen wäre. Beethoven etwa hat mit seinen letzten Streichquartetten nicht nur seinen Zeitgenossen und Genossinnen gänzlich Unvorstellbares geschaffen. Mozart wird hier auf jenen hohen Sockel erhabener, geradezu übermenschlicher Singularität gestellt, der den Zugang zu seinem Werk nicht eben erleichtert und an dem Glenn Gould ein Menschenalter später ebenso lustvoll wie verstörend zu rütteln hatte. Den in Zusammenhang mit seinen letzten drei Opern gebrauchten Begriff der deutschen Unschuld hätte Friedell selbst wohl wenige Jahre später nicht mehr verwendet. Seinen Ausführungen zum individuellen inneren Tempo jedes Menschen hingegen kann ich nur beipflichten. Im Weiteren erreichen wir heute den ersten Teil eines längeren Abschnitts über Kant. Hier befindet sich Friedell als philosophischer Volksbildner, der er im Grunde immer und in allem war, ganz in seinem Element. Wie man von der Lektüre Kants zur Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz gelangt, wird uns in der nächsten Ausgabe Robert Trappel erzählen. Gluck und Haydn. Die Didaktik drang damals sogar bisweilen in die Musik, zum Beispiel bei Haydn, der zusammen mit Gluck und Mozart das Triumvirat der großen Tondichter jenes Zeitalters bildet. Sie lebten alle drei in Wien, wo sie, wie es bei Genies in dieser Stadt die Regel ist, nicht gebührend anerkannt wurden. Gluck war Hofkapellmeister unter Maria Theresia und hatte erst als 60-Jähriger, 1774, seinen ersten großen Erfolg mit der Aufführung seiner Iphigenie in Aulis in Paris, obgleich er dort die tief eingewurzelte Tradition Lullys und Rameaus zu besiegen hatte. Schon während der Proben tobte in den Circles, Assembleen und Kaffeehäusern der Kampf der Gluckisten und der Piccinisten, die auf Niccolò Piccini, den hochbegabten Vertreter der neapolitanischen Richtung, schworen. Lange vor Beginn der Premiere war das Theater belagert und Zwischenhändler erzielten ein Vielfaches der Eintrittspreise. Als man nach einer Serie ausverkaufter Häuser Rameaus, Castor und Pollux einzuschieben versuchte, kam fast niemand. Selbst die Dauphine Marie Antoinette, die für das Geistesleben ihrer Zeit viel weniger Interesse hatte als für den Spieltisch und die Schneiderin, war entzückt. Als sie eines Tages durch den Bois de Boulogne ritt, wandte sie plötzlich mit dem Ausruf »Mon Dieu, Gluck!« ihr Pferd, eilte auf den Meister zu und überschüttete ihn mit Komplimenten. Das umherstehende Volk war tief gerührt und rief, was für eine schöne, liebenswürdige Königin werden wir einmal haben. Noch in demselben Jahr fand auch der Orpheus, der in Wien nur mäßigen Beifall erzielt hatte, bei den Parisern eine begeisterte Aufnahme. Aber erst die Iphigenie auf Tauris brachte 1779 den vollständigen Sieg. Die bisherigen Gegner verstummten und selbst Piccini wurde Gluckist. In der Zueignung der Alceste, die an den Großherzog von Toskana, den späteren Kaiser Leopold II., gerichtet war, sagt Gluck: Es war meine Absicht, alle Missbräuche zu verbannen, die durch die Eitelkeit der Sänger und die Nachgiebigkeit der Musiker in die italienische Oper eingedrungen sind und aus dem prunkvollsten und schönsten aller Schauspiele das lächerlichste und langweiligste gemacht haben. Ich habe versucht, alle jene Auswüchse zu beseitigen, gegen die der gesunde Menschenverstand und der gute Geschmack schon so lange vergeblich kämpfen. Ich habe ferner geglaubt, meine Hauptarbeit dem Streben nach einer schönen Einfachheit widmen zu müssen und habe es vermieden, auf Kosten der Klarheit mit Kunstfertigkeiten zu prunken. In diesen Worten ist in der Tat der Inhalt der Gluckschen Reform umschrieben. Er hat die Oper von der anmaßenden und absurden Herrschaft der Arier di Bravura befreit und durch schlichten Wahrheitswillen, lebensvolle Charakteristik und echtes Gefühl vermenschlicht und vertieft. Obschon in der Verwirklichung seiner letzten Ziele durch klassizistische Kühle und Bewusstheit gehemmt. Seine Rezitativuntermalungen, seine großen Ensemble-Finali und monologischen Arien und seine Intraden, die die Zuschauer auf die Handlung vorbereiten und sozusagen deren Inhalt ankündigen sollen, während in der italienischen Oper zwischen Ouvertüre und Drama keinerlei Beziehung bestand, sind für Generationen vorbildlich geworden. Sein Œuvre bedeutet gegenüber dem Metastasianismus einen Durchbruch zur Vereinfachung, Vernatürlichung und Beseelung. Aber andererseits, gerade durch seine architektonische Klarheit und imposante Linienstrenge, eine Reduktion und Entfärbung, einen Sieg jener Kunstanschauung, deren großartige und verhängnisvolle Rolle im europäischen Kulturleben noch eingehender zu erörtern sein wird. Was für Gluck Paris war, das wurde für Joseph Haydn London, wo er für seine Symphonien mit Einnahmen, Gesellschaftshuldigungen und öffentlichen Ehrungen überschüttet wurde. Seine Kirchenmusik, wegen ihres weltlichen Charakters vielfach angefeindet, ist gleichwohl tief katholisch und fast noch barock. Sie bejaht die Welt, aber auf dem Untergrunde der Transzendenz. Aus seinen weltberühmten Oratorien, die Schöpfung und die Jahreszeiten, redet das Rousseau'sche Naturgefühl des Jahrhunderts, aber geläutert durch die milde Heiterkeit einer Anima Candida von echter Naivität. Mozarts Lebensgleichung. Auch Mozart lebte in Wien in ebenso dürftigen Verhältnissen wie anfangs Gluck und Haydn, refüsierte aber trotzdem die Einladung Friedrich Wilhelms II., der ihm einen hochdotierten Kapellmeisterposten in Berlin antrug. Seine Opern brachte er fast alle in Wien zur Uraufführung, obgleich sie dort infolge kleinlichster und gehässigster Intrigen nur wenige Wiederholungen erzielten. Bei der ersten Vorstellung des Figaro sangen die Italiener absichtlich so schlecht, dass das Werk durchfiel, während es in Prag sogleich einen stürmischen Erfolg hatte. Die Produktion Mozarts ist in ihrer Fülle und Vielseitigkeit vielleicht das erstaunlichste Phänomen der gesamten europäischen Kunstgeschichte. Er war in allem ein Meister. Haydn, mit dem ihn eine rührende Freundschaft verband, sagte von ihm: Wenn Mozart auch nichts anderes geschrieben hätte als seine Violinquartette und sein Requiem, würde er allein dadurch schon unsterblich geworden sein. Sein Lebenswerk umfasst Opern und Symphonien, Sonaten und Kantaten, geistliche und Kammermusik, im Ganzen über 600 Stücke. Und der Extensität seines Schaffens entspricht die berückende Intensität. Der Reichtum der ineinander jagenden und kreuzenden und doch nie störenden und verwirrenden Einfälle so abundant und bewältigt nur noch bei Shakespeare, mit dem er auch die einzigartige Mischung von Ernst und Humor gemeinsam hat. Und dies alles hat er während eines Lebens von nicht ganz 36 Jahren in einem beängstigend atemlosen Prestissimo aus sich herausgeschleudert, das den Eindruck erweckt, als habe er vorausempfunden, dass ihm nur wenig Zeit gegeben sei. Er erinnert hierin an Schiller und Nietzsche, die ebenfalls unter ungeheurem Hochdruck arbeiteten. Wir müssen nämlich von der Ansicht ausgehen, dass jeder Mensch ein spezifisches inneres Tempo besitzt, das sich für einen Geist, der diese Verhältnisse vollkommen zu überblicken vermöchte, sogar wahrscheinlich in irgendeiner Gleichung ausdrücken ließe. Es gibt offenbar eruptive Naturen, die von einer so vehementen Beschleunigung erfüllt sind, dass sie in der Hälfte der normalen Zeit die ganze Strecke ihres Lebens und Schaffens zurücklegen. Es scheint fast, dass Schiller im Fragment des Demetrius, Nietzsche im Fragment des Antichrist, ihre letzten Möglichkeiten erreicht hatten, gleich einer Dampfmaschine, der Manometer auf 100 steht. Dasselbe gilt von anderen, der Menschheit zu früh Entrissenen. Von Kleist, Novalis, Raphael, Alexander dem Großen. Die Uhr ist in psychologischen Dingen ein sehr inkompetenter Zeitmesser. Das wahre Maß der Zeit ist hier die Zahl der Eindrücke und Assoziationen. Die Vorstellungsmassen können auf einen Geist in einer solchen Dichte einströmen, dass er in verhältnismäßig kurzer Zeit schon ein volles Menschenschicksal erfüllt. Eine Ahnung hiervon lebte in allen jung verstorbenen Genies. Die Dramen Kleists sind wie im Fieber geschrieben. Novalis gab in tragischer Prophetie seinem Lebenswerk den Titel Fragmente. Raphael malte Tag und Nacht. Alexander hat mit sinnverwirrender Impetuosität in 13 Jahren die Kriegs- und Friedensgeschichte einer ganzen Dynastie durchrast. Auch bei Mozart können wir uns eine Entwicklung über Figaro, Don Juan und Zauberflöte hinaus nicht mehr vorstellen. Und die bisherige Musikgeschichte gestattet sogar die Vermutung, dass sie absolute Gipfelpunkte nicht nur in seiner, sondern der menschlichen Tonkunst darstellen. In diesen drei Wunderwerken vermählt sich die deutsche Innerlichkeit und Unschuld mit der silbernen Heiterkeit und träumerischen Verspieltheit des Rokoko, während in dem jüngsten von ihnen auch die Aufklärung unendlich vertieft ihren tönenden Mund gefunden hat. Und noch in einem zweiten Genius kulminiert die Aufklärung, der im Übrigen wenig Ähnlichkeit mit Mozart besitzt. Sein erstes epochemachendes Werk trat in demselben Jahre ans Licht wie Mozarts erste Oper von Säkularformat. Das Jahr 1781 erblickte die erste Aufführung des Idomeneo und die erste Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Der doppelte Kant. Wir müssten bei Kant allerdings zwei Wesenheiten unterscheiden, die fast völlig voneinander getrennt sind. Eine zeitgebundene und eine zeitlose. In seinen Ansichten über Staat und Recht, Gesellschaftsordnung und Kirchenregiment, Erziehung und Lebensführung steht er ganz auf dem Boden der Aufklärung. Wo immer er sich ins Gebiet der Empirie begibt, stimmt er mit den führenden Geistern seines Jahrhunderts im Wesentlichen überein. In der Physik mit Newton, in der Theologie mit Leibniz, in der Ästhetik mit Schiller, in der Geschichtsbetrachtung mit Lessing. Als Philosoph aber, das heißt als Erforscher der menschlichen Erkenntnis, war er ein völlig isoliertes Weltwunder. Ein Gehirn von einer solchen formidablen Überlebensgröße, Schärfe des Distinktionsvermögens und Kraft des Zu-Ende-Denkens, wie es auf Erden nur einmal erschienen ist. Ja, er nimmt nicht nur in seiner Zeit, nicht nur innerhalb der Menschheit, sondern auch unter allen Philosophen eine völlig einzigartige Stellung ein. Konfuzius und Buddha, Heraklit und Plato, Augustinus und Pascal und alle übrigen philosophischen Geister von Unsterblichkeitsrang haben sublime Gedankendichtungen geschaffen. Kant hingegen war nichts weniger als ein Dichter, sondern ein reiner Denker, vermutlich der reinste, der je gelebt hat. Was er gibt, ist nicht die individuelle Vision eines Künstlers, der durch die Wucht seiner Fantasie bezwingt, sondern die weltgültige Formulierung eines Forschers, der durch die Schlagkraft seiner Sagazität und Beobachtungsgabe überwältigt. Sein System hätte Friedrich der Große nicht einen Roman nennen können. Er selbst hat sich als den Historiker der menschlichen Vernunft bezeichnet. Man könnte ihn auch deren genialen Tiefseeforscher, Vivisektor, Detektiv heißen. Und doch müssen wir sogleich eine Berichtigung vornehmen. Er war kein Dichter, kein Realisator selbst erschaffener Welten und ein Künstler höchstens in der lichtvollen, sauberen Architektonik seines Systems. Aber er besaß gleichwohl Fantasie. Und zwar eine Form der Fantasie, wie sie zumindest in dieser extremen, ja absurden Ausprägung noch nie auf der Welt gewesen war. Er war der Erste, der über physische Geographie las. Dieses Kolleg war sein besuchtestes und ihm selbst das Liebste. Er hat es fast jedes zweite Semester abgehalten. Er schilderte darin, obgleich er nie über den Umkreis seiner Vaterstadt Königsberg hinausgekommen war, nie das Meer, eine Weltstadt, eine reiche Vegetation, ja auch nur ein Gebirge oder einen großen Strom gesehen hatte, alle Regionen der Erde so lebhaft und anschaulich in ihren sämtlichen Einzelheiten, dass alle Uneingeweihten ihn für einen Weltreisenden hielten. Die Westminsterbrücke beschrieb er einmal mit solcher Genauigkeit und Deutlichkeit, dass ein anwesender Engländer behauptete, er müsse ein Architekt sein, der mehrere Jahre in London gelebt habe. Dies nämlich war die Art seiner Fantasie. Er vermochte sich Dinge anschaulich vorzustellen, die er nie gesehen hatte. Ja, die überhaupt noch nie ein Mensch gesehen hatte. Dieses Gebiet, das nur er leibhaftig, deutlich und genau zu erblicken vermochte, war die menschliche Vernunft. Und diese Gabe macht ihn zum Unikum in der gesamten menschlichen Geschichte. Alles Zermalmer und alles Verschleierer. Es könnte scheinen, als gäbe es noch in einem anderen Sinne als in dem soeben erörterten einen doppelten Kant. Da war ein Kant, der mit seiner beispiellosen Scheidekunst alles zerlegte und auflöste. Ein radikaler Revolutionär, dämonischer Nihilist und unbarmherziger Zerstörer des bisherigen Weltbilds. Da war aber auch ein Kant, der nichts anderes war als der kleine Bürger einer weltentlegenen Provinzstadt. Altpreußisch, protestantisch, pedantisch, verwinkelt, konservativ, vor der Staatsallmacht, dem Kirchendogma und der öffentlichen Meinung kapitulierend. Korrekt bis zur Genrehaftigkeit. Tag für Tag nach derselben genauen Einteilung lebend. So pünktlich um dieselbe Stunde das Haus verlassend, vom Kolleg zurückkehrend, zu Mittag essend, spazieren gehend, dass die Nachbarn nach ihm ihre Uhren richteten. Und doch ist die Versöhnung dieser beiden scheinbar feindlichen Seelen Kants der Sinn seiner ganzen Philosophie. Inwiefern, das können wir vorläufig nur andeuten. Er enthüllte die Realitäten als theoretische Unbewiesenheiten und Unbeweisbarkeiten, ja Irrlichter und Phantome, aber zugleich als praktische Wünschbarkeiten, Wertsetzungen, Notwendigkeiten. Ja, Tatsachen und Gewissheiten. Die empirische Welt ist unwirklich, phänomenal, aber der Glaube an sie ein kategorischer Imperativ. In diesem einen Satz ist seine ganze Philosophie enthalten, die theoretische und die praktische. Durch diesen Beweisgang wird auf einem strapaziösen, aber unvermeidlichen Umweg die Wirklichkeit, die eben noch negiert wurde, wieder bejaht, und zwar in allen ihren Einzelheiten, auch die Welt des Common Sense. Hat man dies alles durchgedacht, so darf man wieder nach der Uhr leben. Man soll sogar nach der Uhr leben, nach jener bloß fiktiven und phänomenalen Weltuhr, an deren Existenz zu glauben ein logischer Widersinn und eine moralische Pflicht ist. Und dazu lebt noch auf dem Untergrunde von Kants lauterer Seele, ihm selbst halb verborgen, ein tief religiöses, pietistisches Element, das diese beiden Widersprüche setzt und vermählt. Die tiefste Demut vor dem Schöpfer, Wir haben nicht das Recht, sein Dasein und das Dasein seiner Welt als wissenschaftliches Axiom aufzustellen und damit gewissermaßen von unserem Geiste abhängig zu machen. In seiner Antinomienlehre hat Kant bekanntlich gezeigt, dass alle rationalen Beweise für das Dasein Gottes hinfällig sind. Verneint man die Existenz Gottes, so gelangt man zum Atheismus. Bejaht man sie, so gelangt man zum Anthropomorphismus. Man kann daher weder sagen, es gibt einen Gott, noch es gibt keinen Gott. In Wahrheit meint aber seine Frömmigkeit, wir sind wir, dass wir sagen dürfen, es ist ein Schöpfer. Die Legende von den angeblichen zwei Kants spukt nicht nur durch die ganze Geschichte des kantischen Nachruhms, sondern wurde auch schon von einzelnen seiner Zeitgenossen verbreitet. Am geistreichsten und lustigsten hat sich Heine in seiner Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland über diese Frage geäußert, indem er nachzuweisen suchte, dass Kant die Kritik der praktischen Vernunft nur seinem alten Diener Lampe zuliebe geschrieben habe. Nach der Tragödie kommt die Farce. Immanuel Kant hat bis hier den unerbittlichen Philosophen trassiert. Er hat den Himmel gestürmt, er hat die ganze Besatzung über die Klinge springen lassen. Der Oberherr der Welt schwimmt unbewiesen in seinem Blute. Da erbarmt sich Immanuel Kant und zeigt, dass er nicht bloß ein großer Philosoph, sondern auch ein guter Mensch ist. Und er überlegt und halb gutmütig, halb ironisch spricht er, der alte Lampe muss einen Gott haben, sonst kann der arme Mensch nicht glücklich sein. Der Mensch soll aber auf der Welt glücklich sein. Das sagt die praktische Vernunft. Meinetwegen. So mag auch die praktische Vernunft die Existenz Gottes verbürgen. Infolge dieses Argumentes unterscheidet Kant zwischen der theoretischen Vernunft und der praktischen Vernunft. Und mit dieser, wie mit einem Zauberstäbchen, belebt er wieder den Leichnam des Deismus, den die theoretische Vernunft getötet. Zitat Ende. In dieser Auffassung zeigt sich, durch graziösen Witz gemildert, die ganze Seichtigkeit des jungen Deutschlands, die sich von Kant nur so viel anzueignen wusste, als ihr eigener Geist begriff, nämlich die billige und subalterne Polemik gegen den Klerikalismus. Aber auch noch am Anfang unseres Jahrhunderts hat Haeckel in seinem vielgelesenen Lebenswundern eine Tabelle der Antinomien von Immanuel Kant aufgestellt, in der er die Widersprüche, die zwischen seinem ersten und seinem zweiten Hauptwerk bestehen sollen, in 8 Punkten übersichtlich gegeneinander setzt und Kant I als Alleszermalmer und Atheisten mit reiner Vernunft, Kant II als Allesverschleierer und Theisten mit reiner Unvernunft bezeichnet. Die Meinung, dass Kant über das Zerstörungswerk seiner Kritik nachträglich selber erschrocken sei und sich bemüht habe, den Schaden wieder gut zu machen, lässt sich schon deshalb nicht aufrechterhalten, weil sich für jeden, der vorurteilslos zu lesen versteht, die Kritik der praktischen Vernunft in der Kritik der reinen Vernunft bereits deutlich ankündigt. Nämlich in dem eben erwähnten Kapitel, das von der rationalen Theologie handelt. Auch hat sich Kant selber hierüber in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, die vor der ersten Auflage der Kritik der praktischen Vernunft erschien, ganz unzweideutig ausgesprochen. Ich musste das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen. Und der Dogmatismus der Metaphysik ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist. Kant hat den Glauben gegen alle wissenschaftlichen Einwürfe sichergestellt, indem er ihn der theoretischen Vernunft ein für allemal entzog. Urteile wie richtig oder unrichtig sind auf die religiösen Bewusstseinsinhalte angewandt völlig sinnlos. Wie der nietzschische Immoralist jenseits von Gut und Böse steht, so steht der kantische Moralist jenseits von Wahr und Falsch. Die Kritik der Vernunft. indem wir nunmehr versuchen, die Grundgedanken der kantischen Philosophie in Kürze darzustellen, müssen wir vorausschicken, dass man in ihr nicht, wozu ihr dozierender Ton und didaktischer Aufbau verleiten könnte, eine Lehre zu erblicken hat, die ein neues Wissen vermittelt, sondern einen Ruf zur geistigen und sittlichen Einkehr, der ein neues Sein fordert. Sie ist ein Weg und kein Ziel. Und um sie im richtigen Geiste aufzunehmen, bedarf es nicht bloß eines gewissen Interesses und Verständnisses für philosophische Probleme, sondern einer bestimmten Naturanlage, einer eingeborenen Richtung des Willens auf Wahrheit und Reinheit. Deshalb haben viele kluge und unterrichtete Menschen erklärt, Kant nicht begreifen zu können, und viele einfache und unphilosophische Köpfe in seinen Gedanken, die durch geheimnisvolle Kanäle zu ihnen drangen, den höchsten Trost und die tiefste Erleuchtung gefunden. Philosophie, sagt Kant, kann überhaupt nicht gelernt werden. Mathematik, Physik, Geschichte kann gelernt werden, Philosophie nicht. Es kann nur Philosophieren gelernt werden. Eine gelernte Philosophie würde in seinen Augen aufhören, Philosophie zu sein. Sie wäre bloß historisches, nicht philosophisches Wissen. Im Übrigen muss ich den Leser bitten, nicht ungeduldig zu werden, wenn er einiges nicht sogleich versteht. Manches wird erst durch das Nachfolgende klar, und es wird sich daher diesmal ausnahmsweise empfehlen, den Text zweimal zu lesen. Philosophie ist Erkenntnis. Dies ist vielleicht der einzige Satz, über den die Philosophen immer einig gewesen sind. Diese Erkenntnis geschieht durch unser Erkenntnisvermögen. Und zwar hatten sich in der neueren Zeit zwei philosophische Hauptrichtungen herausgebildet. Die Sensualisten hatten das Schwergewicht auf die Sinnesfunktionen gelegt, die Rationalisten auf die Verstandesfunktionen. Die gemeinsame Tätigkeit der Sinne und des Verstandes macht das aus, was wir Erfahrung nennen. Nun hatten die bisherigen Philosophen zwar die Meldungen der Sinnesorgane und die Schlüsse des Verstandes auf ihren Charakter und ihre Zuverlässigkeit zu prüfen versucht, die Tatsache der Erfahrung selbst aber als etwas schlechthin Gegebenes hingenommen. Man pflegt einen Gedankengang, der sich auf die Annahme unaufgeklärter Fakten gründet, auch im gewöhnlichen Leben kritiklos zu nennen. Die ganze bisherige Philosophie war in diesem Sinne naiv und leichtgläubig, unkritisch und dogmatisch. Die kantische Philosophie ist kritisch. Sie will in dem großen Streit der Rationalisten und Sensualisten die unparteiische Schiedsrichterin sein und sich zu der alten Schulmetaphysik verhalten, wie die Chemie zur Alchemie, die Astronomie zur Astrologie. Kant verlegt das Problem viel weiter zurück, indem er fragt, woher kommt die Erfahrung überhaupt? Wie wird sie möglich? Wie wird die Erkenntnis selbst erkannt? Eine Sache kann man nur erkennen, wenn man alle Bedingungen kennt, aus denen sie entstanden ist. Weil die kantische Philosophie erforscht, was dem Zustandekommen unserer Erkenntnis vorhergeht, nennt sie sich transzendental, was nicht mit transzendent verwechselt werden darf, vielmehr das Gegenteil davon bedeutet. Transzendental ist, was diesseits aller Erfahrung liegt, ihr vorausgeht. Transzendent ist, was jenseits aller Erfahrung liegt, über sie hinausgeht. Das Untersuchungsobjekt der kritischen Philosophie ist die von aller Erfahrung unabhängige Vernunft. Die Vernunft, wie sie vor aller Erfahrung da ist, als bloßes Vermögen der Erfahrung. Sie heißt daher reine Vernunft. Die drei Grundvermögen der reinen Vernunft sind die Sinnlichkeit oder das Vermögen der Anschauungen, der Verstand oder das Vermögen der Begriffe und die Vernunft im engeren Sinne oder das Vermögen der Ideen. Durch die Tätigkeit unserer Vernunft kommt das zustande, was Kant die Erscheinung nennt, nämlich die Welt, wie sie unserem Bewusstsein erscheint, während das, was diesen Erscheinungen zugrunde liegt, das Ding an sich, Das Ding, wie es, abgesehen von unserer Art, es aufzufassen, an sich selbst ist, von uns niemals erkannt werden kann. Diese Ausdrücke sind im Ganzen nicht glücklich gewählt, künstlich, scholastisch, unscharf und schwer verständlich, auch missverständlich und hätten leicht durch populärere, handlichere und eindeutigere ersetzt werden können. Auch hat Kant selber ihren Gebrauch nicht vollständig beherrscht. So nennt er zum Beispiel bisweilen das Ding an sich das transzendentale Objekt, während er es doch, da es sich jenseits aller Erfahrung befindet, das transzendente Objekt nennen müsste, falls es überhaupt erlaubt sein sollte, eine solche Bezeichnung zu gebrauchen, die eigentlich eine Contradictio in adjecto enthält. Denn etwas, das unserem Bewusstsein transzendent ist, kann niemals unser Objekt sein. Diese eigensinnige Terminologie in Verbindung mit der altväterischen, verschnörkelten und schleppenden Darstellungsweise, die Kant für seine Hauptwerke wählt, hat viele von dem Studium seiner Philosophie abgeschreckt. Heine spricht von grauem, trockenem Packpapierstil, Schopenhauer von glänzender Trockenheit und nennt die Sprache der Vernunftkritik undeutlich, unbestimmt, ungenügend und bisweilen dunkel. Im Ganzen aber muss man sagen, dass diese Bücher nicht eigentlich schlecht geschrieben sind, sondern bloß umständlich und ohne jede künstlerische Ambition. Die Sätze sind wohl geschachtelt, aber auch wohl geschachtelt, langatmig, aber auch starkatmig. Kant war kein klassischer Prosaist vom Range Schopenhauers, aber ein ausgezeichneter Schriftsteller, der sehr wohl imstande war, sich flüssig, fasslich, anziehend und sogar amüsant auszudrücken. Von seinen Vorlesungen rühmte Herder, der 2 Jahre lang sein Schüler war: Scherz, Witz und Laune standen ihm zu Gebot und sein lehrender Vortrag war der angenehmste Umgang. Seine Lieblingsautoren waren Cervantes und Swift, Montaigne und Lichtenberg. Der Stil seiner vorkritischen Schriften ist bei allem Gedankenreichtum klar, gewandt und nicht selten anmutig und humorvoll. Mit seiner Kritik der reinen Vernunft nimmt er aber eine völlig neue Schreibweise an, die stets streng und kalt bei der Sache bleibend und nirgends die geringsten Bequemlichkeiten gewährend jede Rücksicht auf den Leser verschmäht. Es kann hier nur eine bestimmte Absicht im Spiele gewesen sein. Teils empfand Kant seinen Gegenstand als zu erhaben, um ihm eine gefällige Darstellung zu widmen. Teils wollte er schon durch die Form eine Mauer zwischen sich und dem Popularphilosophen aufrichten. Die reine Vernunft. Der Ausgangspunkt der kantischen Philosophie ist in Hume zu suchen, der, wie wir uns erinnern, behauptet hatte, dass die Idee der Kausalität, der Verknüpfung nach Ursache und Wirkung, nicht aus der Erfahrung stamme, sondern von uns zu den Vorgängen hinzugedacht werde. Aus einem bloßen post hoc machen wir eigenmächtig ein propter hoc. Diesen Gedankengang nahm Kant auf, aber nur, um sogleich viel tiefer zu graben. Er stellte fest, dass der Begriff der Kausalität zwar nicht in den Dingen selbst enthalten ist, aber nicht, weil er nach aller Erfahrung a posteriori in sie hineingetragen wird, sondern weil er vor aller Erfahrung a priori in uns entsteht, weil durch ihn Erfahrung überhaupt erst möglich wird, weil er unsere Erfahrung macht. Ebenso verhält es sich mit dem Begriff der Substantialität, von dem Hume gleichfalls behauptet hatte, dass er von uns aus der bloßen Beobachtung der konstanten Verbindung gewisser Eigenschaften willkürlich erschlossen worden sei und den übrigen Kategorien oder reinen Verstandesbegriffen, die Kant so nennt, weil sie unabhängig von der Erfahrung existieren, die erst durch sie existiert. Der Grundirrtum Humes hatte darin bestanden, dass er die Kategorien mit den Gattungsbegriffen verwechselte, die allerdings erst aus der Erfahrung hervorgehen, weil sie von den Einzelgegenständen abgezogen, abstrahiert sind. Die ganze Kritik der reinen Vernunft besteht nun eigentlich in nichts anderem als in der Anwendung dieses Grundgedankens auf sämtliche Gebiete der Erkenntnis. Als a priorische Erkenntnisformen sind anzusehen erstens unsere Anschauungsformen, nämlich Raum und Zeit, auf ihnen beruht die absolute Gültigkeit unserer geometrischen und arithmetischen Urteile und von ihnen handelt die transzendentale Ästhetik, die die Frage beantwortet, wie ist reine Mathematik möglich? Zweitens unsere Denkformen, nämlich die 12 Kategorien oder Stammbegriffe des Verstandes. Auf ihnen beruht die Gültigkeit der allgemeinen Verstandesgrundsätze und von ihnen handelt die transzendentale Analytik, die die Frage beantwortet, wie ist reine Naturwissenschaft möglich? Strenge Notwendigkeit und Allgemeinheit kommt nur diesen reinen Anschauungen und Begriffen zu, die vor aller Erfahrung da sind, indem sie der menschlichen Seele und ihren Grundkräften entspringen, während Urteile, die aus der Erfahrung geschöpft sind, immer nur angenommene, komparative oder induktive Allgemeinheit besitzen. Man kann mit ihnen nur sagen, so viel wir bisher wahrgenommen, findet sich von dieser oder jener Regel keine Ausnahme. Es ist ersichtlich, dass Kant mit dieser Auffassung die ganze bisherige Philosophie auf den Kopf stellt. Während diese Annahme, Wahrheit könne nur aus der Erfahrung gewonnen werden, erklärt Kant, alle Erfahrung enthält nur bedingte und approximative Wahrheit. Und absolute Wahrheit kann nur vor der Erfahrung, außerhalb der Erfahrung und ohne die Erfahrung gefunden werden. Raum und Zeit sind keine Eigenschaften der Dinge, auch nicht aus unserer Beobachtung der Außenwelt geschöpft, vielmehr verhält es sich gerade umgekehrt. Was wir Außenwelt nennen, hat den Raum und die Zeit zur Vorbedingung. Die Tatsache, dass Dinge gleichzeitig sind oder aufeinander folgen, setzt bereits die Zeit voraus. Dass Dinge nebeneinander oder voneinander entfernt sind, setzt bereits den Raum voraus. Zeit und Raum sind die Form, in der die Dinge erscheinen, in der sie erscheinen müssen, ohne die sie gar nicht erscheinen können. Zeit und Raum lassen sich von den Erscheinungen nicht wegdenken. Hingegen kann man sich sehr wohl die Zeit und den Raum denken, ohne alle Erscheinungen. Alle wirklichen oder auch nur möglichen Gegenstände unserer Erfahrung stehen unter der Herrschaft dieser beiden Anschauungsformen, woraus aber andererseits folgt, dass diese Herrschaft sich nur genauso weit erstreckt wie unsere Erfahrung. Sie ist von absoluter Gültigkeit lediglich innerhalb der menschlichen Empirie. Was wir Wirklichkeit nennen, jene anschauliche Welt, wie sie unserer Sinnlichkeit, dem transzendentalen, a priorischen, aller Erfahrung vorhergehenden Vermögen der reinen Anschauungen hervorgebracht wird, ist in Wahrheit nur Erscheinung. Eine ideale Welt, in der die Dinge bloß als Phänomene unseres Bewusstseins existieren, nicht wie sie an sich sind, und die daher, wie Kant sagt, gleichzeitig empirische Realität und transzendentale Idealität besitzt. Gegeben sind uns zunächst nur gestaltlose Empfindungen. Diese ordnet unsere anschauende Vernunft in Raum und Zeit. Dadurch werden sie zu Erscheinungen. Aber diese Erscheinungen wollen wiederum geordnet, in eine gesetzmäßige Verknüpfung gebracht werden. Diese Aufgabe löst die denkende Vernunft oder der Verstand mit Hilfe der reinen Begriffe. Durch sie wird aus den Erscheinungen Erfahrung. Durch Anschauungen werden uns die Gegenstände nur gegeben, durch Begriffe werden sie gedacht. Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Begriffe ohne Anschauungen sind leer. Da der Verstand das Vermögen des Urteilens ist, so ergeben sich die Kategorien, mit denen er die Welt begreift, aus den verschiedenen Formen des Urteils. Es gibt deren 12. kantert diese Kategorientafel, die ihm sehr am Herzen lag, mit großer Sorgfalt ausgearbeitet. Wir wollen aber nicht näher auf sie eingehen, da sie nicht viel mehr bedeutet als eine geistreiche, scholastische Spielerei, die Kardinalgedanken seines Systems nicht berührt und auch durchaus nicht unanfechtbar ist, denn nicht alle Begriffe, zu denen sie gelangt, sind reine Begriffe im kantischen Sinn. Auf sie passt im besonderen Maße die feine Bemerkung, die Paulsen über das kantische Lehrgebäude im Allgemeinen gemacht hat. Manche stattlich und vornehm auftretenden Teile des Systems gleichen einigermaßen den künstlich eingesetzten Zweigen der Tannenbäume auf dem Weihnachtsmarkt. Wie ist Natur möglich? Viel wichtiger, ja das Zentrum der kantischen Philosophie, ist die unmittelbar anschließende, schwierige Lehre von der transzendentalen Apperzeption. Wir haben gehört, die Dinge erscheinen uns nicht nur im Nebeneinander des Raums und im Nacheinander der Zeit, sondern auch in einer gesetzmäßigen und notwendigen Verknüpfung. Diese Verknüpfung geschieht durch die Begriffe unseres Verstandes und ihr Resultat ist das, was wir Erfahrung nennen. Aber in der Erfahrung sind uns die Dinge immer nur in einer tatsächlichen, nicht in einer notwendigen Verknüpfung gegeben. Gleichwohl treten die Verknüpfungen, die unser Verstand vollzieht, mit dem Anspruch und Charakter strenger Allgemeinheit und Notwendigkeit auf. Woher kommt das? Einfach daher, dass wir selbst durch unsere einheitliche Auffassung, durch die transzendentale, aller Erfahrung vorhergehende Einheit unserer Apperzeption diese Synthesis vollziehen. Einfach daher, dass wir selbst durch unsere einheitliche Auffassung, durch die transzendentale, aller Erfahrung vorhergehende Einheit unserer Apperzeption diese Synthesis vollziehen. Die Welt, die unseren Empfindungen zunächst nur als dunkle, verworrene Mannigfaltigkeit gegeben ist, wird durch diese Einheit unseres Selbstbewusstseins von vornherein als Einheit apperzipiert. Folglich ist sie eine Einheit und eine notwendige Einheit. Dass die Welt, die wir vorstellen, stets als dieselbe erscheint, ist nur zu erklären aus der Einheit und Unwandelbarkeit unseres reinen Bewusstseins, das vor aller Welt da ist und daher den obersten Grundsatz, das Radikalvermögen der menschlichen Erkenntnis bildet. Die Einheit unseres Ichs ist der wahre Grund der Einheit der Welt. Die Natur wird uns Objekt, Erfahrungsgegenstand, Bewusstseinsinhalt, anschaulich und gesetzmäßig geordneter Zusammenhang, weil wir sie vorher durch die in unserer Seele bereitliegenden Erkenntnisvermögen der Anschauung und des Verstandes als diesen Gegenstand gesetzt haben. Verbindung, sagt Kant, liegt nicht in den Gegenständen und kann nicht von ihnen durch Wahrnehmung entlehnt werden, sondern ist allein eine Verrichtung des Verstandes, der selbst nichts anderes ist als das Vermögen, a priori zu verbinden. Unser Verstand erzeugt selbsttätig, spontan Vermöge seiner Fähigkeit, die Kant produktive Einbildungskraft nennt, bestimmte Verknüpfungen, bestimmte Gesetze, die sogenannten Naturgesetze. Der Verstand schöpft seine Gesetze nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor. Das ist die Antwort auf die Frage, wie ist Natur möglich? Wie ist Metaphysik möglich? Mit dieser Feststellung hat die Kritik der reinen Vernunft ihren Höhepunkt erklommen. Es folgt nun die transzendentale Dialektik, deren Thema wir bereits kurz berührt haben, die Widerlegung der bisherigen Theologie, Kosmologie und Psychologie, jener Disziplinen, die die Existenz Gottes und der Seele, der menschlichen Willensfreiheit und des jenseitigen Lebens mit den Hilfsmitteln der Logik zu beweisen suchten. Sie stellt die Frage, wie ist Metaphysik möglich? Und die Antwort lautet, da die Metaphysik von transzendenten Dingen handelt, die niemals Gegenstand unserer Erkenntnis werden können, so ist sie als Wissenschaft unmöglich. Hingegen möglich, ja wirklich als eine unendliche Aufgabe, die dem Menschen gestellt wird. Gott, Seele, Freiheit, Unsterblichkeit sind Ideen, die weder bewiesen noch widerlegt werden können. Sie sind Sache des Glaubens. Als Erscheinung, als empirisches Wesen ist der Mensch dem Kausalgesetz unterworfen. Als Ding an sich, als intelligibles Wesen ist er frei und keinem Gesetz, sondern nur der moralischen Beurteilung unterworfen. Als solches vermag er sich freilich nur zu denken. Unsere Vernunft ist nicht imstande zu beweisen, dass der Mensch frei ist, dass er eine immaterielle und unsterbliche Seele besitzt, dass ein Wesen von höchster Weisheit und Güte die Welt regiert, aber sie darf und soll, ja muss, vermöge ihrer metaphysischen Anlage, die Welt und den Menschen so ansehen, als ob es sich so verhielte. Die Ideen geben uns keine Gesetze wie die Kategorien, sondern nur Maximen, Richtlinien. Sie sind nicht konstitutive, sondern bloß regulative Prinzipien. Nicht ein realer Gegenstand unseres Verstandes, sondern ein ideales Ziel unserer Vernunft. Der Vernunft im engeren und höheren Sinne, die nichts anderes ist als das Vermögen, Ideen zu bilden. Auch die Wissenschaft als Erkenntnis der Totalität der Welt ist nur ein solches unerreichtes, unerreichbares, gleichwohl unermüdlich anzustrebendes Ziel unseres Geistes. Der Wert der Ideen besteht also nicht in deren Realisierbarkeit, sondern darin, dass sie unser gesamtes Denken und Handeln orientieren. Gott, Freiheit, Unsterblichkeit, das vollendete Reich der Wissenschaft sind Aufgaben, die unser intelligibles Ich, unserem empirischen Ich, zur Lösung stellt. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal niemand. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 10. März 2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.